Testen Sie Ihr Hörverstehen. Hören Sie dazu ein paar Fragen mit Optionen. Welche stimmt? Reagieren Sie nach dem Signal. Frage 1. Was nennt Jill einen Marathon? Den komplizierten Papierkram, die vielen Gespräche für das WG-Zimmer oder die viele Arbeit ohne Urlaub? Die vielen Gespräche für das WG-Zimmer sind für Jill wie ein Casting-Marathon. Frage 2. Wen nennt Jill die sichere Wahl? Einen Studenten mit unbefristetem Job, eine Beamtin vom Arbeitsamt oder Tahina, die Bewerberin aus Madagaskar? Zu dem Studenten aus Augsburg mit dem unbefristeten Job sagt sie, der wäre die sichere Wahl. Frage 3. Was gibt Jill und Ozan schließlich Orientierung? Der Rat von einem Freund aus Augsburg, das Motto von Marco oder das Lachen von Tahina? Marcos Motto hilft den beiden bei ihrer Entscheidung. Manchmal muss man einfach auf sein Herz hören.